Hallo zu einer neuen Aufnahme von Only Hatti, dem Personal Podcast von Hatti. Ja, heute ist mal ein Tag, wo ich aufnehme, wo es draußen merklich kälter geworden ist. Heute Morgen 4 Grad in Deutschland, also bei uns hier in der Region. Ja, und was sollte man dann am besten tun? Man redet über Urlaub und zwar über Gran Canaria. Also der fleißige Hörer weiß, wir sind heute bei Tag 5. Ja, Tag 5. Standardgemäß natürlich wieder früh aufgestanden, irgendwann so kurz vor 7:30, 8:30. Ja, dann wieder lecker gefrühstückt. Naja, Standardfrühstück, mein Joghurt und ein bisschen Spiegelei, wie ich das immer so gemacht habe. Ja, und ich wusste, ich glaube, es war der, war es der 1. November oder ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, es war ein Feiertag auf Gran Canaria. Oh Gott, war das Allerheiligen? Heißt das so? Ich glaube, ne, Allerheiligen. Ich habe nur aufgeschrieben Feiertag, aber ich glaube mal, ich guck mal, Allerheiligen 2018. Ja, das war ein Donnerstag, der 1. November, da war Feiertag auf Gran Canaria. Ja, in Deutschland, in einigen Bundesländern ist, glaube ich, auch Feiertag, aber nicht in Niedersachsen, wo ich herkomme. Ja, wir waren uns jetzt nicht so ganz so sicher, was passiert, haben alle Geschäfte zu. Wir sind dann, soweit ich mich erinnere, zu Fuß zum Strand gegangen und haben mal geguckt. Ja, der ein oder andere Laden hatte schon zu. Die meisten Geschäfte machen da erst so, also in diesen Einkaufszentren oder Shoppingcentern, die machen so gegen 10 auf, aber es war, glaube ich, schon nach 10. Ja, der ein oder andere Laden hatte zu, aber irgendwie war es merklich, ja, ich nenne es mal, dass es nicht aufgefallen ist. Wir hatten uns heute entschieden, dass wir mal in eine andere Richtung gegangen sind, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen jetzt mal zu einem Strand, der jetzt nicht so direkt da vorne an der Promenade ist. Und zwar wollten wir zu dem Strand gehen, wo in der Nähe des Shoppingcenters, wo mein Bekannter ja in dieser Latino-Disco Musik machen sollte, wo wir ihn nicht angetroffen hatten. Wir hatten irgendwie an der Promenade gesehen, da ist auch Strand. Und wenn ich das noch richtig notiert habe, Playa de Veril oder Playa de Cochino, was so viel heißt wie Strand der Schweinchen. warum das so ist, weiß ich auch nicht so genau. Da habe ich mich nicht so informiert, aber es heißt Strand der Schweinchen. Und ja, zu dem Strand wollten wir, aber bevor wir zum Strand gegangen sind, haben wir uns erstmal an diesem Shoppingcenter an ein, boah, ich sag mal, Bistro gesetzt mit Außenbalkon und man saß ja direkt oberhalb dieses Strandes und hatte einen wunderschönen Blick auf den Atlantik. Es war bestimmt schon wieder 25, 26 Grad. Ja, da kann man dann auch morgens schon mal ein kühles Bier trinken. Meine Frau hat einen frisch gepressten Orangensaft getrunken. Also nicht hier aus dem Tetrapack, sondern wirklich frisch gepresst. So, ich muss mal was trinken. Ich trinke jetzt zum Feierabend, wo ich die Folge aufnehme, mal Kaffee, kein Bierchen. Der Kaffee muss nämlich schnell leer werden, aber da werde ich dann in den nächsten Folgen berichten. Wir haben neuen Kaffee bestellt für unseren Kaffeevollautomaten. Ja, und dann sind wir erstmal losgegangen und haben gesagt, wir haben uns schon so ein bisschen verbrannt und bevor wir uns wieder so richtig in die Sonne knallen, sollten wir vielleicht mal Sonnenmilch kaufen. Und ja, das ist schon erstaunlich, wie unterschiedlich da in den verschiedenen kleinen Läden die Sonnenmilch sind. Also in dem einen zahlst du 3 oder 4 Euro weniger als in dem anderen. Und ja, irgendwann haben wir dann, ich glaube, für knapp 10 Euro haben wir dann eine, ja, ich sag mal, es war so eine No-Name, das war jetzt nicht so eine Markensonnenmilch, gekauft für, ich glaube, Lichtschutzfaktor 30. Jo, und dann sind wir Richtung diesem Strand der Schweinchen gegangen, so Treppen runter und waren dann am Strand. Dort gab es auch Liegen, 2 Stück mit einem Sonnenschirm für 7,50 Euro. Und ja, man muss diesen Strand so bezeichnen, es ist so eine kleine Bucht, da sind so, ich weiß nicht, so Wellenbrecher, so große Steine, Hinkelsteine aufgestapelt, so als Wellenbrecher. Das Wasser war relativ ruhig dort. Ich bin dann erstmal in den Atlantik gegangen, man konnte ziemlich weit rausgehen. Es wurde dann aber auch am Ende dieser, also die waren so linksseitig, diese Wellenbrecher, da wurde es dann auch schon mal ein bisschen tiefer, aber ja, so zum abkühlen ist das immer ganz nett. Es gibt eine kleine Imbissbude direkt da am Strand. Das fand ich wirklich richtig nett. Da gab es dann irgendwie, ja, Baguettes gab es da, glaube ich. Ich glaube, kleine Pizzen, ja, so schnell hier in so einem Sandwich-Maker-Toaster da konnten die da was machen. Ja, und es gab kühles Bier und andere Kaltgetränke. Das war nett. Man brauchte also nicht erst auf die Promenade gehen. Also das war von unserer Liege, was weiß ich, 30 Meter. Und dann hätten wir uns da was zu trinken. Und das heißt, ich habe dann, glaube ich, zwischendurch mal was geholt. Und ich bin dann zwischendurch mal zu den Treppen, die Treppen wieder hochgegangen, weil da ein Thermometer war. Ich bin immer so neugierig gewesen, wie warm es ist. Und nachmittags, also zur Mittagszeit, waren da dort wieder mal 31 Grad. Der Wahnsinn. Es war total heiß, der Tag. Logischerweise bin ich dann mal wieder in den Atlantik gehüpft und dann guckten immer ganz viele Leute und Kiddies zwischen diese Wellenbrecher. Ich denke, was gucken die da immer? Dann bin ich da auch mal lang gegangen. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Überall alles voll wie so kleine Ameisenhäufchen, alles voller so kleiner, ja, bei uns sagt man, glaube ich, Krebs, aber die sagen da, glaube ich, Krabben. Überall was am Krabbeln und so, aber die waren total scheu. Ja, und die Urlauber da so typisch deutsch so mit Wasser besprenkelt und so, dann sind die natürlich abgehauen. Also sie sind schon abgehauen, wenn die einen gesehen haben. Aber ich meine, wenn man hingeht, man will vielleicht mal ein Foto machen oder so. Aber naja, man hat sie geärgert. Irgendwann lag ich dann auf meiner Liege und ich wollte das immer aufnehmen. Dann hörte ich hier, kennt ihr von diesen Kinderfahrrädern, diesen Hupen, diese Piep, Piep, Piep, Piep, so eine kleine Hupe so zum Draufdrücken und das hupte immer so. Ich denke, wo kommt denn dieses Gehupe her? Und hupte immer und dann rief immer einer, Cocktails, Cocktails, Sangria. Ja, und dann kam ein Typ mit einem riesen Tablett bei uns an die Liege und fragte, ob wir Cocktails oder Sangria wollten. Ich guckte dann auf dieses Tablett und ich dachte so, wow, das sieht ja aus wie als wenn ich mir in einer Cocktailbar das hole, halt nur in Kunststoffbechern. Richtig appetitlich lecker. Der hatte also nur Mojitos dabei als Cocktails und ja, Sangria. Und meine Frau und ich haben uns dann entschieden, einen Sangria zu trinken. Und ich will das jetzt nicht so hochloben oder so, aber das war der beste Sangria, den ich bisher getrunken habe. Ich weiß nicht, also wie die den Sangria da machen, gut, ob das an den frischen Orangen liegt, die da drin waren. Also der war richtig lecker. Gar nicht so viel Alkohol drin. Super erfrischend und ja, hat echt Spaß gemacht, sich da hinzulegen. Ja, zwischenzeitlich kamen dann auch mal wieder ein paar junge Damen und wollten wieder Massage anbieten. Es war wieder immer lustig. Ja, gegen 15 Uhr haben wir uns dann langsam entschieden, dass wir jetzt doch ordentlich aufgeheizt sind nach einigen Bädern im Atlantik. Also meine Frau ist, glaube ich, gar nicht reingegangen, aber ich war ein paar Mal drinne. Ja, und sind dann faul, wie wir sind. Und wir wissen ja, dass die Taxis so günstig sind, mit dem Taxi wieder Richtung Hotel gefahren. Und sind dann, ja, duschen gegangen und hatten uns dann entschlossen, dass wir nicht im Hotel was essen. Wir wollten am Strand was essen. Und ich hatte von einem Bekannten aus dem Rettungsdienst einen Tipp für ein Restaurant bekommen. Ich glaube, ich habe es aufgeschrieben am letzten Tag, weil da war man nämlich da. Und ich dachte, das war das Restaurant dort, wo wir gesessen haben, weil er hat es mir beschrieben, das ist das letzte vor dem Dings, vor dem Café Mozart, das ist so am Ende der Promenade und das Restaurant davor. Das war aber komischerweise Pizzeria, Italienerin und die sprach irgendwie gar nicht so richtig wirklich Englisch, Deutsch und ja, es war etwas schwierig, uns sich zu verständigen und wir haben uns da hingesetzt und ja, wir wollten halt vegan, vegetarisch essen und hatten uns dann für Nudeln entschieden, was so die einzige Alternative da war, halt so eins dieser typischen Strandrestaurants da und das war, also an dem Tag war das schlechteste Essen, was wir da auf Gran Canaria gegessen haben. Die Nudeln, die waren also wirklich, die waren nicht lecker und die Soße, das war auch alles nicht lecker, das war ja, nicht so der Brüller. Haben wir standardmäßig uns wieder Richtung unser Stammcocktailbar begeben. Leider war es schon nach 18 Uhr und wie ich dann irgendwie einen Tag oder so später erfahren habe, der coole Animateur und Barkeeper oder was weiß ich, Der war leider nicht da. Da waren zwar die Mädels da und ja, dann haben wir da ein oder zwei Cocktails getrunken. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir dann doch nochmal was essen gehen. Und dann sind wir in dieses Restaurant gegangen, wo ich mit meinem Bekannten war, der da abends was gegessen hatte, wo die draußen diese Steaks machen und wo ich nur mein Bierchen getrunken habe. Und ja, da habe ich meine Frau dann hin eingeladen. Klar, für die Fleischesser, das ist ein, ich glaube, es ist ein Argentinier. Ich habe den Namen. Ich muss nur mal gucken, ob ich ihn irgendwo mal habe. Deswegen liefere ich mir nach. Ja, super lecker Fleisch und ja, auch vegetarisch. Also wir haben da auf jeden Fall, also für jeden was gefunden. Also es gibt da für jeden was und ich weiß gar nicht mehr, was vergessen haben. Es war auf jeden Fall super, super lecker. Und das muss ich sagen, also wer wirklich gut essen will, sollte nicht an der Promenade essen, der sollte halt ein bisschen so ein bisschen Orts, also in den Ort gehen, nach Maspalomas oder Playa de Ingles reingehen und da ein Restaurant sich wählen. Zumindest haben wir da die Erfahrung gemacht, das Restaurant war richtig gut. Gut, preislich ist natürlich auch ein bisschen höher, gar keine Frage, aber das Personal super aufmerksam. Also ich glaube, für so einen ganzen Getränkebestellung, Essensablauf, ich glaube, es waren 5 oder 6 verschiedene Leute am Tisch. Also für jeden Ablauf kam immer wer anders am Tisch. Also erstmal kam einer an und begrüßte uns und fragte, ja, Essen, Trinken. Wir sagten, jo, alles klar. Dann kam der, glaube ich, nochmal wieder und hatte gleich, wie soll ich sagen, so Dressingsoßen dabei und fragte, was wir trinken wollen. Und sagte dann auch, so, dass er uns da jetzt so Soßen hingestellt hat, ob wir Knoblauchbrot dazu haben wollen. Das ist dann so quasi mehr oder weniger, ja, du hast es schon aufgezwungen gekriegt, der hat es da hingestellt, die wollen, dass du Knoblauchbrot bestellst. Ich glaube, das kostet 3,50 Euro. Ich sage, ja komm, okay, so als Vorspeise Knoblauchbrot. Die Nudeln waren ja echt nicht lecker. Ja, dann kamen irgendwann die Getränke, das brachte dann wiederum wer anders. Dann kam wiederum einer an und nahm die Essensbestellung auf und das zog sich immer her. Also es kam immer wer anders und ja, irgendwann haben wir lecker gegessen. Ja, und es gibt ja so das ein oder andere Restaurant, was man auch in Deutschland hat, wo man dann ja so einen kleinen Absacker nach dem Essen bekommt. Also klassisch beim Griechen gibt's ja fast überall immer ein Uso hinterher. Und da bei diesem Argentinier total lustig, der stellt uns 2 Gläser hin und stellt uns eine Flasche Schnaps hin. Und man muss dazu sagen, das war, ich kann das gar nicht wiedergeben, total kurios. Ich weiß gar nicht, ich hab das erzählt, wie mein Kumpel da war, da hat er uns das ja auch hingestellt. Die stellen dir eine Flasche Schnaps hin und sagen, trink so viel du magst. Also kannst quasi die Flasche austrinken. Ja, das war so ein Bananenlikör. Also ich fand ihn lecker. Meine Frau mag jetzt keine Banane. Hat da, glaube ich, nur mal dran gerochen oder probiert. Also ich habe 2 Gläser getrunken. Ja, und dann sind wir ja, Richtung Hotel gegangen und haben uns aufs Bett gehauen und wir haben erstmal ein bisschen im Internet gesurft. Meine Frau, die hat uns immer freundlicherweise einen Hotspot zur Verfügung gestellt, weil sie hat den Hauptvertrag bei uns und die hat, glaube ich, mittlerweile 9 Gigabyte irgendwie. Und da haben wir dann halt immer über den Hotspot meiner Frau gesurft. Ja, irgendwann hatte ich dann nochmal Brand. Wir hatten nur noch Wasser da und dachte ich, okay, komm, gehst du nochmal kurz ums Eck. Ich muss einmal im Karree gehen, da ist dann halt so ein, ja, so ein kleiner Tante-Emma-Laden. Und ich sah schon, Rollo runter, guckte um die Ecke, da war das andere Rollo so halb runter, ging vor mir 2 Damen rein, dann sagte die an der Kasse schon, ja, ist zu, bla bla. Und ich sagte dann mehr oder weniger, dass ich nur schnell eine Cola haben wollte. Und dann sagte, los, zack, alles klar. Und dann konnte ich mir noch eine Dose Cola holen. Ja, die habe ich mir dann mit aufs Hotelzimmer genommen. Ja, und habe mit der Cola mehr oder weniger den Abend ausklingen lassen. Ja, gar nicht so spannend der 5. Tag, aber es war wirklich ein schöner, heißer Tag. Wirklich mal chillen am Strand, einfach nur Wasser, einfach nur Urlaub gemacht. Schlecht gegessen und richtig gut gegessen. Ja, es war ein wirklich sehr, sehr schöner Tag da auf Gran Canaria. Ja, somit bin ich auch am Ende mit dem 5. Tag von Gran Canaria. Sage vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!